Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Die Stadt atmete in jenem Sommer heftiger als sonst. Ihr Atem fuhr als geballter Rauch aus 100 Fabrikschornsteinen in den reinen Himmel. Wir fanden diesen Himmel auf einmal ungewöhnlich und schwer zu ertragen. Die Luft legte sich schwer auf uns. Und das Wasser, dieses verfluchte Wasser, das nach Chemie stinkt, seit wir denken können, schmeckte uns bitter. Aber die Erde trug uns noch und würde uns tragen, solange es sie gab. So kehrten wir zu unserer alltäglichen Arbeit zurück, die wir einen Augenblick unterbrochen hatten. Wer hätte gedacht, dass einem das alles so wichtig ist? Wir lebten aus dem Vollen, als gäbe es übergenug von diesem seltsamen Stoff Leben, als könnte er nie zu Ende gehen. Kann einer nicht immer zwischen zwei Wänden gehen, unüberschaubar endlosen Mauern und sagen, sie bedrücken mich nicht. Sie müssen ein Ende haben, ich such's. Es ist nicht nach der Ausdauer gefragt, die währt seit dem ersten Werkzeug. Auch die Perspektive nicht. Maler erfanden sie, eine optische Täuschung. Was bleibt, sind Fragen nach dem Schuhwerk oder der Richtung, vorwärts oder rückwärts, auch das keine Auskünfte, denn am Anfang war die Wahl zwischen dahin und dorthin, und rückwärts ist dann nur, was vor der Wahl auch hätte vorwärts heißen können. Und natürlich kann man auch einfach stehen bleiben, aber das scheint dem Menschen am wenigsten zu liegen, also gehen. Also gehen, das tun alle, und einige sehen, parallel verlaufen die Mauern selten. Mal lassen sie mehr Raum, mal weniger, weichen auch zurück aufs gerade noch Wahrnehmbare. Da sagen die meisten, seht, die Zeit der Mauern ist endgültig vorbei, und stürzen dann wieder heran, und die meisten wissen nun nicht, was sie sagen sollen, sagen aber etwas, Mitteilung ist ihr Ziel und Antrieb, und die Mauern sind nun sehr eng beieinander, und die meisten sagen, früher, als die Mauern anders waren, und würden gern zurückkehren, wenn sie es könnten, aber sie können's nicht, und wenn's einer könnte, er würde wohl finden, dass auch im Vergangenen nichts mehr so ist, wie es war, nichts Bekanntes mehr, man findet nichts wieder. Der aber hätte eine Chance zu sehen, das wenigstens ist zu hoffen. Die Wände gehen nicht einwärts und auswärts, wie sie wollen, sondern sie sind einfach da, und ihren Abstand legt nur fest die Vorstellung derer, die jeweils dazwischen sind, das ist, jeder will etwas und herauskommt, was keiner gewollt hat. Dachte er und ging durch diese Stadt und hatte einen neben sich, der wieder einmal aufbrechen wollte zum Amoklauf, dahin, wo es keine Wand mehr gibt, rund um Freiheit und ohne Ufer. Heilung aber davon ist ganz und gar unmöglich durch Zuspruch. Dachte er und dachte, so gehen wir dahin, das ist vielleicht alles. Das stirbt und erneuert sich unablässig, rittlings auf den Gräbern zeugen sie, und beides geschieht abseits und beides privat, jeder weiß es gelegentlich und denkt nicht daran für gewöhnlich, er könnte denn nicht leben, wie er lebt. Und nur wenn ein Krieg kommt, dann wird der Tod öffentlich, wird sichtbar, weil vorzeitig, weil massenhaft, wird schrecklich, wenn's gut geht, aber das geht selten gut, denn man hat Erbfeind Vaterland Gott, hat Freiheit, Demokratie, gerechte Sache, hat zu verteidigen das einzig Wahre oder denen zu bringen, die seiner anders nicht teilhaftig werden können noch wollen. Also ist so ein Tod für etwas. Einmal dort ist das Massengrab wieder privat und jeder wieder allein mit dem Tod. Man sagt Gefallen für und sagt Held, sagt Heldentat und sagt Sieg, Niederlage sagt man erst später, und falls diese vorläufig endgültig ist, sagt man Frieden oder wenigstens Waffenstillstand. Das ist die Zeit der Hinrichtung der Märchen, der gesiegt habende Held braucht etwas Ruhe, der Besiegte etwas Zeit zum Umdenken, das ist die Stunde der Wiedergeburt, denn der Mensch ist nicht umzubringen außer durch sich selbst. Dachte er und dachte, ja, er ist der Einzige, dem fast alles möglich ist, fast, Wachstum und Verfall, Geburt und Tod, das sind die Räume seiner Freiheit. Das ist sein Scheitel und sein Aderlass, sein Trachten und sein Widerstand, es ist die Spur hienieden, in die er eingeht, und was kommt dann? Oder es ist an ihm, ewig die Chimäre zu jagen, ohne Hoffnung, denn wo sitzt der das Herz und wo ist sie verwundbar, wo ist ihr Ursprung und was ist ihre Nahrung? Nichts Nennbares. Und die sagen, sie seien für friedliche Zeiten, sie haben allesamt das Schwert hinterm Rücken, sofern sie die Staatsmacht haben, oder wenigstens ein Messer, solange sie noch klein sind, und sie sagen, wir wollen den vorzeitigen Tod abschaffen, dazu bedarf es des Tötens. Oder wenigstens der gewaltsamen Bekehrung. Oder also der Rüstung gegen die Gerüsteten. denn wir sind die Friedlichen und das Schwert ist nur geschmiedet zur Abschreckung, das sagen die anderen auch. Und ging dahin unter dem sonnigen Staubhimmel dieser Stadt, als ob er allein ginge, denn was noch mitteilbar war, das konnte dies nicht aufwiegen und nichts erklären, etwa, sie haben alle ein schlechtes Gewissen, wenn sie Jude, Semit, Nicht-Arier sagen. Und es kommt zu einer, und sie bitten ihn herein an ihren Tisch, und sie legen ihm vor, anders als sie ihresgleichen vorlegen würden, nehmen sie doch ein Stück Kuchen, genieren sie sich nicht und haben immer das schlechte Gewissen im Blick und sind nun die Götter derer, denen Unrecht geschah und müssen sich immer anmerken lassen, dass sie es gut meinen mit uns, sie mit uns, denn dazwischen ist eine Grenze, die ist ihnen im Hirn und im Fleisch. Oder die anderen, die sagen, wissen Sie, wir sind immer dagegen gewesen und nicht, dass wir irgendetwas rechtfertigen wollen, nur so ganz unschuldig sind die Juden auch nicht. Das muss gesagt werden, der Gerechtigkeit wegen, denken Sie nur an die Zinssätze. Also die waren bei den Juden immer am höchsten, das müssen Sie zugeben. Sie uns zugeben. Sie uns, denn da ist ein Unterschied, obgleich sie natürlich Gegner der Rassentheorien sind, aber so ein Volk, das seit 2000 Jahren umherirrt von Land zu Land, nicht wahr, sagen sie selbst. Sagen wir. Nämlich, meine Vorfahren lebten seit dem 16. Jahrhundert in Deutschland und die ihren, erst in Süddeutschland, Levin, Tuchmacher, dann in Berlin und sie dachten immer, sie wären Deutsche. Was sagen sie? Sagen sie nichts. Ach, ihre Eltern sind katholisch, meine auch. Oder welche, die sagen, das ist doch alles übertrieben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Mein Bruder war doch auch in der SS. Und sowas hat der bestimmt nicht mitgemacht. Sowas nicht. Oder welche, die sagen, naja, Hitler hat die Juden rausgetrieben und uns haben die Polen aus Stettin rausgetrieben. Und die da drüben in der Baracke wohnen, die haben die Tschechen aus dem Sudetenland rausgetrieben. Da sind die Kommunisten schuld. Und Hitler hat eben die Juden zu den Kommunisten gezählt. Daher kommt alles. Daher kommt alles. Oder welche, die sagen, es hat aber auch welche gegeben, die haben den Juden geholfen. Oder welche, die sagen, ja, es ist schrecklich. Oder welche, die stürzen nachts auf den Friedhöfen Grabsteine um, wenn draufsteht Goldstein, Mendelssohn, Leo Augenzahl. Bleibt da ein Rest? Ja, die Frau am Verpackungsautomaten. Persilwerke, Düsseldorf. Kenne ich eine. Die sitzt am Fließband. Glühlampenwerk Ostberlin, Arbeiter- und Bauernstaat. Und du kannst hingehen und Glühbirnen kaufen, falls es welche gibt. Und kaufst immer ein Stück mit von ihr. Und die sitzt 8 Stunden jeden Tag, 48 die Woche. Ob die Kinder krank sind, der Mann vermisst wird, jemand den nie gekannten Wohlstand verkündet. Also in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt sie. Hinterhaus, ringsum Trümmer, da spielen die 3 Kinder und das Geld reicht grad so wie in Düsseldorf, oder auch nicht. Und dann muss sie noch zu Aufbaueinsätzen, Freiwilligen und zu Kundgebungen und Aufmärschen und Versammlungen, also wenn du das meinst. Aber ihr Chef, der ist jetzt kein kapitalistischer Direktor mehr, sondern ein Volkseigner und der wohnt draußen am Stadtrand, Grünau, bescheidenes Häuschen, Kinder hat er 2, die spielen im Garten. Und einen Dienstwagen fährt er. Das ist soweit alles. Übrigens, die Gefängnisse sind auch hier nicht leer. Keine Spur. Und verboten ist manches. Ein freundliches, innenpolitisches Klima, wie man so sagt. Raus darf keiner. Kriegsverbrecher allerdings sind enteignet. Das ist wahr. Und was kommt nun? Totaler Sozialismus. Falls sie es schaffen. Gegen totalen Kapitalismus. Die schaffen das bestimmt. Die Demokratie eines Staates ist auch danach zu bemessen, wie viel persönliche Freiheit er seinen Bürgern einräumt, das nebenbei. Soll ich die Faust heben gegen etwas, wenn ich sehe, was dann kommt, ist auch nicht besser? Nein, das konnte nichts aufwiegen und nichts erklären, aber es war das Letzte, das mitteilbar war. Dahinter war jeder allein. so wie in einem jener Fahrstühle, die man Paternoster nennt. Irgendwann ist man eingestiegen, um in irgendeiner Etage wieder auszusteigen. Das war die Absicht. Man muss es wohl genau gewusst haben, warum und wohin man wollte. Auf jeden Fall aufwärts. Es schien alles selbstverständlich. Aber das ist längst vergessen. Man kann sich auf keine Weise mehr daran erinnern und es hat auch keinen Sinn mehr. Man denkt nur, wäre ich doch nie eingestiegen. Was hat mich bloß dazu verführt? Denn wieder erwartend zeigt es sich, dass der Fahrstuhl viel zu schnell fährt, als dass man es wagen könnte, ohne weiteres auszusteigen. Diese Feststellung kommt so überraschend, dass man zuerst nicht einmal erschrickt. Beim Einsteigen war nichts davon zu merken, sonst wäre man gewiss nicht eingestiegen. Man kann ja die Treppe benutzen. Es ist auf jeden Fall sicherer. Doch wieso denn? Vielleicht ist plötzlich irgendein hemmender Zahn an einem Rad abgebrochen. Oder der Hausmeister hat die Maschinerie auf dieses Tempo gebracht, weil es etwas auszuprobieren gibt. Doch dann wäre es Pflicht gewesen, eine Warnungstafel anzubringen. Achtung, nicht einsteigen wegen Reparatur. Aber nun ist es zu spät, jemanden verantwortlich zu machen. Man fährt mit viel zu großer Geschwindigkeit aufwärts. Die Kabine, in der man steht, flitzt an den Etagen vorbei. Wenn man hinausspränge, würde man wahrscheinlich eingeklemmt werden. Sie haben allerdings die Trittbretter vorsichtshalber so angebracht, dass sie hochklappen können. Aber wer mag es darauf ankommen lassen? Deshalb überlegt man, ich fahre lieber über den Dachboden, nachher beim Abwärtsfahren ist das Hinausspringen leichter. Wegen des Schwungs wird man damit rechnen müssen, dass man auf den Flur der Etage stürzt, aber das ist nicht so schlimm. Man wird wenigstens nicht eingeklemmt. Und so kreist man beruhigt über den Dachboden, an dem großen Rad vorbei, das von schwarzem Schmierfett trieft. In der milchigen Beleuchtung des Oberlichts lässt sich das alles sehr genau sehen. Und wenn man über den Scheitelpunkt hinaus ist und es geht ruckweise abwärts, dann nimmt man sich vor, so, jetzt. Aber schon bei der obersten Etagenöffnung fühlt man sich nicht genügend vorbereitet. Wozu auch die Hast? Es kommen ja noch so viele Etagen. Man steht auf dem Sprung, der ganze Körper ist angespannt und wenn die nächste Etage sich nähert, zuckt man bereits probeweise mit einem Fuß vor. Doch im letzten Moment reißt man sich zurück und wartet doch lieber eine noch tiefere Etage ab. Und so geht es allmählich immer weiter abwärts. Nur Ruhe, denkt man. Ich werde erst noch einmal durch den Keller fahren. Auf dem Emailschild in der Kabine steht ja, dass man ohne Gefahr durch den Keller fahren könne. Ohne Gefahr ist gut. Wenn so etwas erwähnt wird, besteht also doch Gefahr. Nur eben so lange nicht, wie man in der Kabine bleibt. Und so fährt man getrost in den Keller, wo völlige Dunkelheit herrscht. Die Maschinerie knackt wie gichtige Gelenke. Da heißt es nichts, wie sich still verhalten. Und dann geht es von neuem aufwärts, die alte Tour, die man schon kennt, immer im Kreis. Das ist sehr schlimm. Und wie lange soll das dauern? Wäre es nicht doch besser, man springt hinaus und schafft sich so oder so ein Schicksal? Denn dies schicksalslose Kreisen. Jemand, der auf dem festen Fußboden der Etagen steht, hat leicht Fragen. Warum steigen Sie denn nicht aus? Von seinem Standpunkt aus kann er die Geschwindigkeit des Fahrstuhls gar nicht ermessen und vor allem nicht, welch einen Entschluss es kostet, hinauszuspringen. Ihm erscheint alles normal. Und vielleicht hält er das Ganze für einen Scherz, wenn man Grimassen schneidet. Was soll man ihm schon darauf antworten? Er braucht nicht zu wissen, dass man in Not ist. Man wird zurückrufen, gleich, oder ich will erst in der nächsten Etage aussteigen. Es wäre nicht einmal gelogen, denn man will es ja wirklich. Nichts lieber als das. Die Antwort stimmt also. Nur wenn man das gesamte Kreisen des Fahrstuhls kennt, dann stimmt sie nicht. Der da draußen meint natürlich, da er einen nicht aussteigen hört, halt, da hat er gelogen. Er will sich nur herausreden. Ach, wenn es doch möglich wäre, sich herauszureden. Einigen, sagt man, gelingt es, indem sie die Besinnung verlieren, schwindelig geworden von dem erbarmungslosen Kreisen. Zum Beispiel, wenn draußen an der Etagenöffnung ein hübsches Mädchen steht oder eines, das ihnen beim Vorbeifahren hübsch erscheint, dann riskieren sie es und springen hinaus. Höchst komische Bewegungen machen sie dabei, um das Gleichgewicht wiederzufinden. Es lässt sich schwer das Lachen verbeißen. Aber sie glauben nun wenigstens, wieder festen Boden unter sich zu haben. Das Kreisen des Fahrstuhls scheint überstanden. Nur selten noch hört man es hinter seinem Rücken knirschen und knacken. Doch dann hat man ja das Mädchen bei sich und kann sich daran festhalten. Ein kleiner Roman, ein kleiner Erfolg, ein kleiner Krieg, eine kleine Religion. Und das Mädchen wird mit hineingerissen in das Kreisen des Fahrstuhls und wird zermalmt und will es nicht anders. Nein. Nein. Nein. Man möchte es schreien. Vielleicht wird einer, der es hört, die Treppen hinunterrennen, 3 Stufen auf einmal zum Hausmeister, damit er die Maschine abstellt. Aber man schreit es nicht. Verzeihen Sie, meine Herren, man kann nicht schreien. Es ist wie ein Albtraum. Und wozu soll man die Leute, die auf ihren festen Etagen wohnen, beunruhigen? Man muss sehen, wie man es ohne Hilfeschrei besteht. Jedem ist deutlich erkennbar, dass diese Zivilisation wie ein Zug ist, der auf einen Abgrund zufährt und beschleunigt. Je mehr er beschleunigt, desto deutlicher sind die hysterischen Jubelrufe der Säufer des Disco-Waggons zu erkennen. Man müsste schon genau hinhören, um die gelähmte Stille der rational Denkenden zu hören, die nichts mehr verstehen, jene der Ängstlichen, die an den Nägeln kauen und den Klang falscher Heiterkeit in den gelegentlichen Zwischenrufen derer, die abwartend Karten spielen. Innerlich haben viele beschlossen, vom Zug abzuspringen. Doch sie halten sich am Trittbrett fest. Sie werden noch von so vielem zurückgehalten. Sie fühlen sich zurückgehalten, weil sie zwar eine Wahl getroffen haben, ihnen aber Entschlossenheit fehlt. Denn es ist die Entschlossenheit, die in der Gegenwart die Art und die Möglichkeit des Handelns skizziert, um einen Sprung zu tun, der kein Sprung ins Leere ist. Es ist die Entschlossenheit zu desertieren, aus der Reihe zu treten, sich zu organisieren, die Entschlossenheit, sich abzusetzen, sei es unmerklich, aber auf jeden Fall jetzt. Die Zeit gehört denen, die nicht locker lassen. Bitte steigen Sie jetzt aus. Ich bin